Vielversprechender in dieser Hinsicht sind aber die Schildkröten. Sie lieferten ja nicht nur Geschirr, eine bedeckte das Gesicht. Mehr noch, die gesamte Grabarchitektur scheint eine Schildkröte zu simulieren. Die beiden Toten liegen unter 19 Kalksteinplattentafeln, die so arrangiert sind, dass sie wie ein Schildkrötenpanzer Schutz spenden. Die Köpfe der Toten aber sind ausgespart. Sie schauen aus dem Steinpanzer hervor. Die beiden werden damit selbst zur Schildkröte. Dass Schildkröten Jahrtausende später in Nordamerika, aber nicht nur dort, wegen ihrer Langlebigkeit verehrt werden und etwa die Arapaho und Cheyenne überzeugt waren, die Erde werde von einer Schildkröte getragen, können wir registrieren, aber nicht unbedingt fürs Mesolithikum voraussetzen. Einsichtiger ist da der Hinweis, dass Dosenschildkröten sowohl im Wasser wie auf Land leben, sie also in unterschiedlichen Sphären beheimatete Wesen sind. Das könnte sie als Grenzgänger zu Protagonisten eines schamanischen Kosmos machen, wie auch die Sumpfschildkröten im Grab unserer Heldin. Wer also war der Horn Shelter Man? Ein medizinischer Experte, sagen Margaret A. Jodry und Douglas W. Owsley. Womöglich ein Schamane, der heilend tätig war, kräuterkundig, erfahren in zeremoniellen Praktiken, die mit Bemalung, Tätowierung und dem Verletzen menschlicher Haut einhergingen. Da es sich um das reichste Grab der Region handelt, nahm er eine zentrale Rolle in seiner Gemeinschaft ein. Und dann sind da noch die kräftigen Unterarme und Hände des Herrn aus Texas. Sein Skelett verriete, dass er immer wieder einer anstrengenden, sich wiederholenden Tätigkeit nachging. Was das sein könnte? Jodry und Owsley vermuten, Eliade lässt grüßen, er habe die Schamanentrommel geschlagen.